Regelmäßig ließ Hans Flesch fortan Sendungen auf Platte aufzeichnen, um sie in monatlichen Rückblicken seinen Hörern vorzustellen. Und er gab den Auftrag zu Hörspielproduktionen auf Tonfilm. Einen ersten Versuch hatte es bereits in seiner Frankfurter Zeit gegeben. Der Filmemacher Walter Ruttmann produzierte Weekend. Fritz Walter Bischof seine Hörfolge Hallo, hier Welle Erdball. Zunächst wurde die Aufnahme auf Film vorgenommen, in einem Studio der Triager Musik AG, bearbeitet und schließlich auf Wachsplatten kopiert, die in den Funkhäusern abspielbar waren. Das waren gleich mehrere Neuheiten auf einmal. Erstens die Produktion auf Film, zweitens die Möglichkeit der Bearbeitung vor der Sendung und drittens das Abspielen eines Hörspiels von Platte. Das war wegen der notwendigen Plattenwechsel kein leichtes Unterfangen, denn der Hörer sollte sie ja nicht bemerken. So war es ein Experiment, als am 21. März 1930, 2 Jahre nach seiner Live-Uraufführung, Bischofs Hörfolge über den Sender ging.